Der Skipper war ein noch junger Mann, sehr gut genährt, mit einem gesunden, roten und glatt rasierten Gesicht. Er hatte wässrig blaue Augen und in seinem gelbbraunen Haar waren brandrote Farbtöne. Er war außerordentlich gut gekleidet, beinahe überelegant. Die Zusammenstellung der Farben des Anzuges, der Krawatte, der Strümpfe und der eleganten Halbschuhe war gut gewählt. Nach seinem Aussehen würde man ihn nicht für den Kapitän eines kleinen Frachtdampfers, nicht einmal für den eines großen Passagierschiffes gehalten haben. Er sah nicht aus, als ob er einen Eimer auch nur von einer offenen Rede zu einer anderen offenen Rede bringen könne, ohne dabei auf der anderen Seite der Erdoberfläche zu landen. Er sprach ein gutes, reines Englisch, wie man es in einer sehr guten Schule in einem nicht englisch sprechenden Lande lernen mag. Die Worte wählte er sehr sorgfältig aus. Es machte den Eindruck, als ob er sehr geschickt, aber sehr rasch während des Sprechens nur solche Worte auswähle, die er fehlerfrei aussprechen konnte. Um dies mit Erfolg tun zu können, machte er im Sprechen Pausen, wodurch er die Vorstellung erweckte, dass er ein Denker sei. Der Kontrast zwischen dem Skipper und dem zweiten Ingenieur, der ja ebenfalls Offizier war, hatte nichts Komisches an sich, sondern war so erschütternd, dass, wenn ich je im Zweifel gewesen wäre, wo ich war, ich es aus diesem Kontrast sofort gewusst hätte. »So, Sie sind der neue Kohlenzieher«, grüßte er mich, als ich in seine Kabine trat. »Ich? Kohlenzieher? No, Sir, I am Fireman. Ich bin Heizer.« Mir kam schon der Leuchtturm in Sicht. »Von Heizer habe ich nichts gesagt«, mischte sich jetzt der Taschendieb ein. »Ich habe gefragt, Heizpersonal, nicht wahr? Das habe ich doch gefragt.« »Das ist richtig«, erwiderte ich. »Das haben Sie gefragt und das habe ich mit Ja beantwortet. Aber nie in meinem Leben habe ich dabei an Kohlenzieher gedacht.« Der Skipper machte ein gelangweiltes Gesicht und sagte zu dem Rosttäuscher, »Das ist nun Ihre Sache, Mr. Dills. Ich habe geglaubt, das sei in Ordnung.« »Ich will sofort das Boot verlassen, Skipper. Ich denke mit keiner Idee daran, als Kohlenzieher zu zeichnen. Sofort ausbooten. Ich protestiere und ich werde mich beim Hafenamt beschweren wegen versuchten Shanghaiens.« »Wer hat Sie shanghaiet?« fuhr jetzt der Rosttäuscher auf. »Ich? Das ist eine unverschämte Lüge.« »Dills«, sagte der Kapitän jetzt sehr ernst, »damit will ich nichts zu tun haben. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Das haben Sie auszubaden. Dies erkläre ich gleich hier. Machen Sie das draußen miteinander ab.« Der Taschendieb ließ sich aber nicht verwirren. »Was habe ich gefragt? Habe ich nicht gefragt, Kesselgang?« »Richtig. Das haben Sie gefragt, aber Sie haben nicht gesagt, gehört der Kohlenzieher zur schwarzen Bande oder nicht?« fragte der Ingenieur nun lauernd. »Allerdings gehört der Kohlenzieher dazu«, bestätigte ich der Wahrheit gemäß. »Aber ich habe...« »Dann ist es ganz in Ordnung«, sagte nun der Skipper. »Wenn Sie Heizer meinten, so hätten Sie das ausdrücklich sagen müssen. Dann hätte Mr. Dills Ihnen schon gesagt, dass wir keinen Heizer zu kurz sind. Also gut, dann können wir ja nun schreiben.« Er nahm die Mannschaftsliste und fragte nach meinem Namen. »Unter meinem guten Seemannsnamen auf einem Totenschiff? Niemals. So tief bin ich noch nicht gesunken. Ich kriege ja nie wieder in meinem Leben einen ehrenhaften Eimer. Lieber das Entlassungszeugnis aus einem anständigen Gefängnis, das ist besser als das Quittungsbuch eines Totenschiffes.« So gab ich meinen guten Namen auf und sagte mich von meinen Familienbanden los. Ich hatte keinen Namen mehr. »Geboren in und wann?« »In wo?« »Alexandria.« »In USA?« »Nein, in Ägypten.« Nun war auch die Heimat weg. Denn von nun an hatte ich das Quittungsbuch der Eureka als einzigen Ausweis für den Rest meines Lebens. »Nationalität? Britisch?« »No. Ohne Nationalität.« Ich sollte meinen Namen und meine Nationalität in den Listen der Eureka für ewige Zeiten registriert wissen? Ein gut gewaschener Amerikaner, zivilisiert, ausgerüstet mit dem Evangelium der Zahnbürste und der Wissenschaft des täglichen Füßewaschens, sollte je eine Eureka gefahren, je eine Eureka bedient, gescheuert, angestrichen haben? Meine Heimat? Nein. Nicht meine Heimat, aber die Vertreter meiner Heimat hatten mich zwar ausgestoßen und verleugnet. Aber kann ich die Erde verleugnen, deren Hauch ich mit meinem ersten Atemzuge trank? Nicht der Vertreter wegen und nicht seiner Flagge wegen, aber der Liebe zur Heimat wegen, ihr zuliebe, ihr zu ehren, habe ich sie abzuschwören. Auf der Eurike fährt kein ehrlicher amerikanischer Junge, selbst wenn er dem Henker entlaufen sein sollte. No, Sir, keine Nationalität. Nach Seemannskarte, Heuerbuch, Pass oder sonst etwas Ähnlichem fragte er nicht. Er wusste, dass Leute, die zur Eurike kommen, nicht nach solchen Dingen gefragt werden dürfen. Sie könnten ja sagen, ich habe keine Papiere. Was dann? Dann dürfte er sie nicht anzeichnen lassen und die Eurike würde keine Mannschaft haben. Beim nächsten Konsul musste die Liste ja amtlich bestätigt werden. Aber dann war nichts mehr zu ändern. Der Mann war bereits angemustert, hatte bereits gefahren. Da war es nicht mehr möglich, ihm die konsulare Bestätigung zu verweigern. Der Konsul kennt amtlich keine Totenschiffe. Und nicht amtlich glaubt er nicht daran. Konsul zu sein erfordert Talente. Die Konsuln glauben auch nicht an das Geborensein von Menschen, wenn der Geburtsschein das Geborensein nicht schwarz auf weiß beurkundet. Was blieb von mir noch übrig, nachdem Name und Heimat verspielt waren? Die Arbeitskraft. Das allein war es, was zählte. Das allein wurde bezahlt. Nicht zum vollen Werte, aber etwas, damit nicht die Erschlaffung den Spaß verdirbt. »Die Heuer für die Kohlenzieher ist 120 Pesetas«, sagte der Skipper so wie nebenbei, während er in die Liste schrieb. »Was?« schreie ich. »120 Pesetas?« »Ja, haben Sie das nicht gewusst?« fragte er mit einer müden Geste. »Ich habe angemustert für englische Heuer«, verteidigte ich nun meinen Lohn. »Mr. Dills?« fragte der Skipper. »Was ist das, Mr. Dills?« »Habe ich Ihnen englische Heuer versprochen?« sagt der Rosttäuscher grinsend zu mir. »Ich könnte diesem Hund gleich so eine in die Fresse hauen, aber hier will ich doch nicht in Eisen liegen. Nicht auf der Eurike, wo mich die Ratten lebendig anfressen würden, wenn man sich nicht wehren kann.« »Jawohl, Sie haben mir englische Heuer versprochen!« schrie ich nun in Wut auf den Gauner ein. »Es ist ja das Letzte, was ich zu verteidigen habe. Meinen Arbeitslohn. Den Hundelohn. Je schwerer die Arbeit, desto geringer der Lohn. Der Kohlenzieher hat die schwerste und teuflischste Arbeit auf dem Eimer und meist den schäbigsten Lohn. Englische Heuer ist ja auch nicht berühmt, aber wo in der Welt bekommt denn der Arbeiter seinen vollen Lohn? Wer dem Arbeiter seinen Lohn nicht zahlt, ist ein Bluthund. Aber man braucht den Lohn mit dem Arbeiter, der die Arbeit so bitter benötigt, nur vorher auszumachen. Dann ist es sein Lohn. Sein Lohn. Und man ist kein Bluthund mehr. Gäbe es keine Gesetze, dann würde es auch keine Milliardäre geben. Worte kann man kneten. Darum werden Gesetze in Worten niedergeschrieben. Dem Hungernden ist das Kneten bei Todesstrafe verboten. Bei etwa mildernden Umständen ist Freiheitsstrafe vorgesehen, um Gnade üben zu können und die Menschlichkeit der Gesetze zu beweisen. »Jawohl, das haben Sie. Sie haben mir englische Heuer zugesagt«, schreie ich noch einmal. »Schreien Sie nicht so«, sagt der Kapitän und sieht von der Liste auf. »Wie ist das nun, Dills? Ich bin das endlich leid. Wenn Sie Leute annehmen, will ich doch, dass alles in Ordnung ist.« Der Skipper spielt fein. Eurike darf stolz sein auf ihren Meister. »Von englischer Heuer habe ich gar nicht gesprochen«, sagt der Rosttäuscher. »Doch, haben Sie das! Das kann ich beschwören!« »Das winzige Eckchen Recht, das mir noch geblieben ist, will ich verteidigen, bis zum Äußersten.« »Beschwören? Begehen Sie nur ja keinen Meineid, Mann! Ich weiß genau, was ich alles zu Ihnen gesagt habe, und ich weiß ganz genau, was Sie geantwortet haben. Ich habe hier genug Zeugen an Bord, die bei mir standen, als ich sie anmusterte. Ich habe gesagt, englisches Geld, aber von englischer Heuer habe ich kein Wort gesagt.« Der Hund hat recht. Er hat in der Tat englisches Geld gesagt und das Wort Heuer gar nicht erwähnt. Ich hatte natürlich darunter englische Heuer verstanden. »Dann ist das ja wohl nun auch in Ordnung«, sagte der Skipper ruhig. »Sie bekommen selbstverständlich Ihre Heuer in englischen Pfunden und Schillingen ausgezahlt. Für Überstunden werden 5 Pence bezahlt. Und, wo wollen Sie abmustern?« Im nächsten Hafen, den wir anlaufen. Das können Sie nicht, sagt der Rosttäuscher grinend. Jawohl, das kann ich. Können Sie nicht? Wiederholte er. Sie haben gemustert für Liverpool. Das meine ich ja auch, sage ich. Liverpool ist ja der nächste Hafen, den wir anlaufen. Nein, antwortet der Skipper. Wir haben deklariert Griechenland, aber ich habe meine Absichten geändert und mache Nordafrika. Deklariert. Und während der Fahrt Kurswechsel. Ei, lieber Freund, du bist deutlich. Algier bezahlt gute Preise für... Und wenn du das Geld noch schnell glücklich drin hast, dann wird angemustert auf große, lange Fahrt. Hä? Einem Salzwasserfisch, der in so vielen Meeren geschwommen ist, dem kannst du nichts verstecken. Das wäre nicht der erste Blender, den ich fahre. Sie haben mir gesagt Liverpool und Sie haben ausdrücklich erwähnt, dass ich in Liverpool abmustern darf, rufe ich erregt dem Taschendieb zu. Kein Wort wahr, Skipper, sagt der gerissene Bursche. Ich sagte, wir haben Stückgut für Liverpool und er könne dort abmustern, wenn wir Liverpool machen. Das ist ja dann alles in Ordnung, bestätigt nun der Kapitän. Wir haben 8 Kisten Ölsardinen für Liverpool, Stückgut, weit unter Frachtsatz, Lieferungsgrenze 18 Monate. Ich werde doch nicht dieser 8 Kisten wegen, die als Nebengut gehen, Liverpool machen. Die sind Gelegenheitsgut, die keine Fracht kosten sollen. Wenn ich mehr aufnehme, dass es sich lohnt, gehe ich natürlich schon innerhalb der nächsten 6 Monate rauf. Das konnten Sie aber doch gleich sagen, dass es nicht Stückgut sei, sondern Schnappgut, das Sie für Liverpool haben. Das haben Sie ja nicht gefragt, widerspricht der Rosttäuscher. Eine feine Gesellschaft. Schmuggeln, Deklarierungen fälschen, Häfen täuschen, Kurse schwindeln und Totenschiffe fahren. Denen gegenüber ist ein zünftiger Seeräuber ein Edelmann. Ein Seeräuber fahren ist keine Schande, da würde ich weder Namen noch Nationalität abschwören. Seeräuber fahren ist Ehrensache. Diesen Eimer fahren ist eine Schmach, an der ich lange zu würgen haben werde, bis sie geschluckt und verdaut sein wird. Wollen Sie hier Ihren Namen untersetzen? Der Skipper reichte mir einen Federhalter. Darunter! Nie! Nie! Ich rufe es in Empörung. Wie Sie wollen. Mr. Dills, schreiben Sie hier als Zeuge hin. Dieser Taschendieb, dieser Rosttäuscher, dieser Gauner, dieser Betrüger, dieser Shanghaier, dieser Mann, für den der Strick, mit dem 2 Dutzend Raubmörder gehängt worden sind, zu anständig und zu ehrenhaft wäre, soll da für mich unterschreiben. Dieses Aas soll nicht einmal unter meinen ausgedachten Namen seine aussätzige Hand hinlegen dürfen. Geben Sie her, Skipper. Ich unterschreibe selbst. Es ist ja nun doch alles schon Schied mit Rotz. Helmond Rigby, Alexandria, Ägypten. Da steht es. Fest und sicher. Nun, Jurike, hoi ho. Geh zur Hölle, meinetwegen. Jetzt ist alles, alles egal. Ausgelöscht aus den Lebenden. Verweht. Kein Hauch von mir ist mehr in der Welt. Holla hey, holla hey, hoi ho. Ich liege nicht an einem Riff, ich fahre auf dem Totenschiff, so fern vom sonnigen New Orleans, so fern vom lieben Louisiana. Holla he, morituri te salutant, die modernen Gladiatoren grüßen dich, o Caesar Augustus Kapitalismus. Morituri te salutant, die Todgeweihten grüßen dich, o Caesar, wir sind bereit zu sterben für dich, für die heilige und glorreiche Versicherung. Wir verkommen im Dreck, wir sind zu müde, um uns zu waschen. Wozu auch waschen? Wir verhungern, weil wir vor der Schüssel einschlafen. Wir verhungern, weil die Kompanie sparen muss, um die Konkurrenz auszuhalten. Wir sterben in Lumpen, schweigend, auf einem gesuchten Riff tief im Kesselraum. Wir sehen das Wasser kommen und wir können nicht mehr rauf. Wir hoffen, dass der Kessel explodiert, um es kurz zu machen, weil die Hände eingeklemmt sind, die Feuertüren aufgerissen sind und die glühende Kohle an unseren Füßen und Schenkeln langsam frisst. Der Kesselbums, der ist dran gewöhnt. Dem macht das Verbrennen und Verbrühen nichts aus. Wir sterben schweigend und in Lumpen. Wir haben keinen Namen, wir haben keine Nationalität. Wir sind niemand, wir sind nichts. Heil dir, Caesar Augustus Imperator! Du hast keinen Witwen und Waisen Pension zu zahlen. Wir, o Caesar, sind die getreuesten deiner Diener. Die Todgeweihten grüßen dich. Mori turi te salutant. 27. Es war 5:30 und ein Schwarzer brachte das Abendbrot ins Quartier. Das Abendbrot war in 2 verbeulten und fettigen Blechklumpen. Eine dünne Erbsensuppe, Pellkartoffeln und heißes braunes Wasser in einer zerhämmerten Emailkanne. Das braune Wasser hieß der Tee. »Wo ist denn das Fleisch?« fragte ich den Schwarzen. »Nichts von Fleisch heute«, sagte er. Jetzt erst bemerkte ich, dass er gar kein Schwarzer war, sondern ein Weißer, der Kohlenzieher einer anderen Wache. »Abendessen holen ist deine Sache«, wandte sich der Mann mir zu. »Ich bin ja nicht der Moses, damit du das nur gleich weißt«, sagte ich darauf. »Hier gibt es keinen Messboy. Den Moses müssen hier die Kohlenzieher machen.« »Die Hiebe setzen schon. Das kann ja nett werden. Ich sehe schon, warum und wozu. Das Schicksal will seinen Lauf haben.« »Abendessen holt der Kohlenzieher der Rattenwache.« »Der zweite Hieb. Jetzt zähle ich nicht mehr die Hiebe. Lass sie kommen und fallen. Mach das Fell dick.« »Also Rattenwache. Das war ja vorauszusehen. Wache von 12 bis 4. Die niederträchtigste Wache, die erfunden wurde, um Seeleute zu martern. Um 4 kommt man von Wache. Man wäscht sich. Dann holt man Abendessen für die ganze Bande. Dann wäscht man das Geschirr für die ganze Bande, weil ja kein Messboy da ist und die Kohlenzieher alles mitzumachen haben. Dann legt man sich in die Bank. Da es bis zum nächsten Morgen um 8 nichts mehr zu essen gibt, man aber in der Nacht auf Wache zu gehen hat und nicht nur zu gehen, sondern zu arbeiten und wie, so muss man tüchtig Abendbrot reinhauen, weil man sonst in der Nacht klappt. Mit dem vollen Magen kann man aber nicht schlafen. Bis um 10 manchmal sitzen auch noch die Freiwachen auf und spielen Karten oder erzählen sich etwas. Da sie keinen anderen Raum haben, wo sie hingehen können, so sitzen sie hier. Man kann ihnen das Geplauder doch nicht verbieten, sie verlernen ja sonst die Sprache, und sie reden doch schon leise, um den schlafenden Mitarbeiter nicht zu stören. Aber das leise Reden stört noch mehr als das laute. Um 11 fängt man an einzuschlafen. 11:40 kommt die Wecke, raus und runter. Um 4 kommt man von Wache, wäscht sich, vielleicht. Man fällt in die Bank. Um 5:30 geht der Tageslärm auf dem Boot schon los. Um 8 wird man aus dem Schlaf gerissen. Frühstück ist da! Den ganzen Vormittag wird auf dem Boot gehämmert, genagelt, gesägt, kommandiert. Um 11:40 kommt keine Wecke, weil ja nicht angenommen wird, dass jemand um diese Zeit schlafen könnte. Man ist schon auf und fällt in seine Wache. Und so fort. Um 4, ja, und immer so weiter. Wer wäscht denn das Geschirr, wenn kein Messboy da ist? Die Kohlenzieher. Wer scheuert denn die Aborte? Der Kohlenzieher. Das ist ja eine durchaus ehrenwerte Beschäftigung, wenn man sonst nichts weiter zu tun hat. In diesem Falle ist es Schweinerei. Und wer die Aborte gesehen hätte, der würde gesagt haben, das ist die größte Schweinerei, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber ich habe erfahren, gelernt, dass die Schweine saubere Tiere sind, die dem Pferde an Sauberkeit nichts nachgeben. Wenn ich den Bauer oder den Schweinezüchter in einen finstern Stall stecke, der 2 Schritte lang und 2 Schritte breit ist, ihn überfüttere, nie hinauslasse, nur ab und zu ein paar Hälmchen Stroh hinwerfe und die alten, vermanschten nicht oder nur selten herausnehme, weil er sich ja angeblich in dem Mist so wohl fühlt, dann möchte ich einmal sehen, wie der Bauer in diesem Stall nach 2 Wochen aussieht und wer das größere Dreckschwein ist, der Bauer oder sein Dickerchen. Unbesorgt. Alles wird einmal an den Menschen heimgezahlt werden. Alles, was er Pferden, Hunden, Schweinen, Fröschen und Vögeln angetan hat. Dafür wird er einmal mehr büßen müssen, als was er seinen eigenen Mitmenschen tat. Man kann keinen Abort scheuern, wenn man zu müde ist, um den Löffel mit Reis in den Mund zu bringen. No, Sir. Auf einem guten Schifflein ist ein Nauke, Ein Tagarbeiter, der so als Knochenbeilage mitgenommen wird, sich nie überarbeitet, immer überall da sein soll, um zuzufassen, seinen Deckarbeiterlohn bekommt und im Großen und Ganzen ein recht angenehmes Leben führt. Nauke ist der Mann für alles. Und alles, was verkehrt geht, wird stets auf Nauke zurückgeführt. Er ist an allem schuld. Wenn in den Bunkern Feuer ausbricht, Nauke ist schuld, obgleich er nie in die Bunker darf, aber er hat die Luken nicht regelmäßig gehoben. Wenn dem Koch das Essen anbrennt, Nauke kriegt den Krach, obgleich er nie in die Küche darf, aber er hat an den Wasserkränen geschraubt, als er sie putzte. Wenn das Schiff untergeht, Nauke ist schuld, weil er Nauke ist. Auf der Eurike waren die Kohlenzieher die Nauken. Und der Nauke der Nauken war, richtig geraten, der Kohlenzieher der Rattenwache. Wenn irgendetwas Dreckiges, Unangenehmes, Lebensgefährliches zu tun war, sagte es der erste Ingenieur dem zweiten, dass er es tun solle. Der sagt es dem Donkeyman, der dem Putzer und Öler, der dem Heizer, und der Heizer sagte, das ist keine Heizerarbeit, das ist Kohlenziehers Sache. Und der Kohlenzieher der Rattenwache tat es, weil er es tun musste. Kam der Kohlenzieher dann heraus mit blutenden und aufgeschlagenen und zerschrammten Knochen und mit 20 Brandwunden bedeckt und musste er an den Beinen hervorgezogen werden, weil er sonst verbrüht worden wäre, dann ging der Heizer zum Öler und sagte, »Ich habe es getan.« Der Öler zum Donkeyman, »Ich.« Der Donkeyman zum zweiten Ingenieur, »Ich.« Und der zweite zum ersten und der erste Ingenieur ging zum alten und sagte, »Ich möchte das im Journal rapportiert haben. Der erste Ingenieur hat, während die Kessel über vollen Feuern lagen, um die Fahrt nicht nachzubüßen, unter Lebensgefahr einen Rohrbruch ersten Grades ausgeheilt. Schiff konnte ungeschwächte Fahrt beibehalten.« Die Kompanie liest das Journal und der Direktor sagt, »Wir müssen dem ersten Ingenieur der Eurike ein größeres Schiff geben. Der Mann ist Besseres wert.« Der Kohlenzieher hat die Narben, die er nie wieder los wird, und er ist gekrüppelt. Aber warum musste es denn der Kohlenzieher tun? Er konnte doch auch sagen wie die anderen, das tue ich nicht, da komme ich nicht mehr lebendig heraus. Aber das konnte er eben nicht sagen. Er musste es tun. Ja, Mann, wollen Sie denn das ganze Schiff untergehen lassen und alle Ihre Kameraden dabei ertrinken lassen? Können Sie das vor Ihrem Gewissen verantworten? Die Deckarbeiter konnten es ja nicht tun, die verstanden ja nichts von Kesseln. Der Kohlenzieher verstand auch nichts von Kesseln, er verstand nur Kohle zu schleppen. Der Ingenieur verstand etwas von den Kesseln, er wurde dafür ja als erster Ingenieur bezahlt, weil er etwas von Kesseln verstand und bei seinen Prüfungen solche Dinge machen musste. Aber der Kohlenzieher arbeitete vor den Kesseln und neben den Kesseln und hinter den Kesseln, und er war der Kohlenzieher, und er war der Mann, der die Verantwortung für den Tod so vieler Menschen nicht tragen wollte, auch wenn sein Leben dabei in die Kehrichttonne ging. Das Leben eines dreckigen Kohlenziehers ist kein Leben. Niemand zählt es. Es ist weg und Schluss. Reden wir nicht mehr davon. Eine Fliege kann man ja schließlich aus der Milch fischen und ihr das kleine Leben schenken. Aber ein Kohlenzieher ist nicht einer Fliege gleich. Der Kohlenzieher ist Dreck, Staub, Scheuerlappen. Er ist eben gerade gut genug, um die Kohle zu ziehen. »Kohlenzieher, hey«, ruft der erste Ingenieur, »wollen Sie einen Rum trinken?« »Ja, Chef.« Aber das Schnapsglas fällt ihm aus der Hand. Der Rum ist weg. Die Hand ist verbrüht. »Yes, Sir.«